بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen weiter, inshallah, mit der Erklärung von Subul al-Salam von As-Sun'ani, rahimahullah ta'ala. Und wir sind bei Hadith 1369. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, deshalb sollte man Geduld zeigen. Barakallahu fikum. Mu'ad ibn Umar, an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam, قال: Man ista'adakum billahi fa'a'iduh. ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له رواه البيهقي وكذلك أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم وفيه زيادة ومن استجار بالله فأجيروه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه وفي رواية فإن عجزتم عن مكافأته فادعوا له حتى تعلموا أنه أن قد شكرتم فإن الله يحب الشاكرين وأخرج الترمذي من أعطي عطية فوجد فليجزه فإن لم يجد فليثني فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوبي زور. الحديث دليل على أن من استعاذ بالله عن أي أمر طلب منه غير واجب عليه فإنه يعاذ بترك ما طلب منه ويجب إعطاء من يسأل بالله وإن كان قد ورد الحديث إنه لا يسأل بالله إلا الجنة. الذي يسأل يعني يسأل إنسان فلا يسأله إلا الجنة. This good with good citizen Ibrahim. You must good. Ibrahim. Yes. You must. Okay. Yes. Yeah. Okay. من سأل بالله أي سأل إنسانا آخر الأصل أنه لا يسأل بالله إلا الجنة. لا يسأل بالله إلا الجنة. ولكن لو سأل فإنه يعطى. وروى أبو موسى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من سئل بوجه الله أو من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. هجرا أي أمرا قبيحا، أمرا قبيحا أو أمر فيه باطل أو فظيع إلى غير ذلك. فإذا صنع لك أحد الناس معروفا فكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه به فادعو له. هذا في ديني. وإذا سألك إنسان شيء تستطيع تعطيه إياه فأعطه. والاستعاذة يا أخوة، الاستعاذة معناها الالتجاء. فالذي يلتجئ مثلا يقول: أعوذ بفلان منك، وهذا الفلان غير موجود، فهذا شرك. أما إذا كان موجود مثلا إنسان أراد يفعل للآخر شيء فقل للآخر أعوذ بفلان منك، يعني ألتجئ إلى فلان منك، هو يستطيع يعينه فليعينه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل، هذا الرجل كان يضرب غلاما، فقال: أعوذ برسول الله، يعني أنا ألتجئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه. كذلك الاستعاذة هي طلب الحماية، فإذا طلب الحماية من أحد ويستطيع نعم، أما أن يقول مثلا أعوذ بفلان المقبور أو الميت من فلان، أو أعوذ بفلان منك أو كذا، لا ما يجوز، وإنما يكون حي يكون موجود ويستطيع. والإنسان إذا طلب منه شيء وما استطاع، ما استطاع أن يفعله واستعاذ، قال أعوذ بالله من هذا أنا ما أستطيع، يعني أنا ألتجئ إلى الله في هذا الأمر ما أستطيع أفعله، فاتركوه. ومن أتى إليكم معروفا فكافئه، إنسان عمل لك خير فكافئه. كيف تكافئه؟ إما أعطاك هدية تهديه، أعانك في شيء تعينه، فإن لم تجد فتدعو له حتى تعلم أنه يعني قد أديت المعروف الذي عليه، وتشكر لله سبحانه. هنا في الحديث بارك الله فيكم، من أعطي عطية فوجد فكافأ فلا بأس، إذا لم يجد فليثني. ما معنى فليثني؟ فليشكر، يشكر الإنسان. فإن من أثنى فقد شكر، فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، أي كفر، ليس الكفر الذي يخرج من الله، وإنما كفر النعمة يسمى عند أهل العلم. ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوبيه، شلون الإنسان لم يلبس ثوبين ليسوا له، فهو الذي يتحلى بباطل. نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. ابن عمر رضي الله عليه اتسيبت فان خفيت محمد صلى الله عليه وسلم ازاكت صلى الله عليه وسلم ذير با الله زوفلوخت زوخت دن جذيرت ايم شوتس ودى زوفلوخت ون ذير فان اوه اتفاس فلانكت دن جبت ايم. Und wer euch etwas Gutes gegeben hat oder gemacht hat, dann belohnt ihn. Wenn ihr nicht findet, dann macht für ihn das Gebet. Das Hadith ist bei Al-Bayhaqi. Abu Dawud und Ibn Hibban haben auch diese Überlieferung überliefert und weiter erzählt. Und wer Schutz bei Allah sucht, bei euch, dann gewährt ihm Schutz. Und wer euch etwas Gutes macht, dann belohnt ihn. Und wenn ihr nicht findet, dann macht für ihn Bittgebet, bis ihr denkt, dass ihr das Gute, was diese Person euch gemacht hat, belohnt habt. Und in einer anderen Version, wenn ihr diese Person, die euch Gutes getan hat, nicht belohnen könnt, dann macht mit Gebet und seid dankbar, weil Allah subhanahu wa ta'ala die Dankbaren liebt. Al-Tirmidhi hat auch überliefert. Wer euch etwas gegeben hat, dann belohnt das. Wenn ihr nicht findet, dann sei Dank. Das wird, dank die Person. Weil derjenige, der diese Person dankt, dann hat er das die Pflicht gemacht. Und wer das nicht macht, dann hat er das Gute geleugnet. Und wer etwas Schlechtes für gut findet, dann ist diese Person wie die Person, die zwei Bekleidung oder Kleiderstücke anhat, die ihm nicht anpassen. Das heißt, der begibt sich in einer Art und Weise, und das ist nicht das, was diese Person ist. Das geht in dieser Überlieferung, Barakallahu fikum, um ein wichtiges Thema. Erstes, du sagst einer Person etwas, was nicht Pflicht ist. Und die Person sagt, ich suche Zuflucht bei Allah, ich kann das nicht leisten. Dann lässt du ihn. Du darfst von ihm nicht mehr verlangen, weil er nicht kann. Das ist eine Bedeutung. Und die andere Bedeutung ist, wenn jemand Hilfe bei dir sucht und er sucht bei dir Hilfe in Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala, dann gewährst du Hilfe und Schutz. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam vorbei an einem Mann, Dieser Mann hat einen Jungen geschlagen. Der Junge sagte: Ich suche Zuflucht bei dem Propheten sallam, vor dir. Der Prophet sagte ihm: Lass ihn. Deshalb, dass man Zuflucht sucht oder Schutz sucht oder Hilfe sucht bei einer Person und die Person ist da und die Person kann diese Hilfe leisten, ist es kein Problem. Aber, dass man zum Beispiel Zuflucht sucht bei einer Person, die nicht da ist, nicht da ist, oder eine Person, die gestorben ist, darf man nicht. Zum Beispiel jetzt, ich will ihm was tun und er sagt, ich suche Zuflucht bei dem Bruder. Und der Bruder sagt mir, bitte lass ihn. Das geht. Aber der sagt, ich suche Zuflucht bei meinem Vater. Sein Vater ist nicht da. Dann ist das Schirk. Wal-iyadu billah. So müssen wir verstehen. Wenn man Hilfe sucht oder Schutz sucht bei einer Person, die da ist und die das schaffen kann, ist kein Problem. Aber wenn du Hilfe suchst bei einer Person, die das nicht schaffen kann und nicht da ist oder verstorben ist, dann ist das Schirk. Aber es geht hier darum, dass der Muslim einen guten Umgang mit den Leuten hat. Und wenn er merkt, dass die Leute das nicht schaffen können oder das für sie schwer ist, dann lässt er. Wer von euch etwas verlangt, in Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala, dann gibt ihm. Das hat natürlich eine Erklärung, weil der Prophet ﷺ sagte, er ist verdammt derjenige, der immer fragt in Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala. Normalerweise im Hadith steht, man darf in Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala nicht verlangen, außer das Paradies. Das wird du sagst, ich frage dich für Allah subhanahu wa ta'ala oder ich frage dich in Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala bi wajhillah, dass du mir das gibst. Normalerweise solltest du das nicht tun. Außer, dass man sagt, ich verlange das Paradies. Aber wenn jemand das macht und du kannst das schaffen, dann leistest du das oder tust du das für diese Person. Aber da muss man aufpassen, da muss man abwarten, ich meine, vorsichtig sein. Da soll man, as'aluka billah oder as'aluka biwajhillah, sollte man nicht machen. Sollte man nicht tun. Aber wenn das gemacht wird, und du kannst das leisten, dann tust du das, außer, dass eine Person von dir etwas verlangt, was haram ist. Wenn das haram ist, dann darfst du das nicht durchführen. Wer euch etwas Gutes gibt oder macht, dann belohnt das. Zum Beispiel eine Person hat dir geholfen, eine Person hat dir was Gutes getan, hat dir ein gutes Wort gesagt, dann machst du für ihn Bittgebet. Wenn du nicht, zum Beispiel eine Person gibt dir Geschenk. Wenn du das belohnen kannst, dann gibst du auch Geschenk. Wenn du nicht belohnen kannst, dann machst du Bittgebet. Und du machst so viel Bittgebet, dass du denkst, dass es genug ist und dass die Person zufrieden ist, der dir was Gutes gegeben hat. Das sind Regeln, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, unter Muslimen. Dann wir guten Umgang miteinander haben. Weil wenn wir zum Beispiel, wenn jeder dankbar ist und wenn jeder dem anderen hilft und gibt, dann haben wir inshallah einen guten Umgang unter Muslimen. Babu al-Zuhdi wa al-Wara. Al-Zuhdu huwa qillatu al-Raghbati fi al-Shay. قلة الرغبة في الشيء أو الرغبة عن الشيء وهو بغض الدنيا والإعراض عنها وقيل ترك راحة الدنيا لراحة الآخرة وقيل ترك نعيم الدنيا وشهوتها لنعيم الآخرة ولذاتها وقيل أن يخلو قلبك مما خلت منه يداك وقيل بذل ما تملك ولا تؤثر ما تدرك وقيل ترك الأسف على معدم ونفي الفرح بمعلوم قاله المناوي في تعريفاته بارك الله فيكم الزهد هي أن يترك الإنسان شهوة أو نعيم الدنيا من أجل الآخرة لا تكون الدنيا في قلبه. قد يكون الرجل زاهدا ويكون غنيا، ولكن مع غناه يتصدق، مع غناه يعطي حق الله سبحانه وتعالى، مع غناه هو غير راغب في الدنيا. يعني ليست الدنيا هي التي تشغل باله وقلبه، وإنما الذي يشغل باله وقلبه هو إرضاء الله سبحانه وتعالى. والورع تجنب الشهوات خوف الوقوع في محرم، ترك ما يريبك أو يريبك إلى ما لا يريبك، ونفي ما يعيبك. وقيل الأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق، وقيل النظر في المطعم واللباس وترك ما به بأس، وقيل تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات. هذا الزهر الورع هو أنك تدع ما لا بأس به خشية الوقوع في الحرام، تترك الشبهة، تترك الشهوة، تترك الأمر الذي فيه شك حتى ما تقع، لأنك تخشى أن تقع في الحرام. والورع هو درجة عالية من التقوى والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الباب الذي سنتكلم عليه، وهو باب الزهد والورع. والإنسان ما يكون زاهدا حتى يدع ما لا يعنيه، أن يترك ما لا يعنيه. والإنسان ما يكون زاهدا، لأن الرجل قال، أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الإنسان إذا ترك ما لا يعنيه واشتغل فيما يعنيه وجعل همه الآخرة وليس فقط الدنيا، هذا لا يعني أنه لا يعيش في الدنيا، فليعيش في الدنيا وليتنعم في الدنيا، أحد ما يقول له لا. فليس الزاهد هو الذي يترك الدنيا تماما، لا، إنما أن تكون في هذه الدنيا عاملا للآخرة، هذا هو الزاهد. تأتي بحق الله عليك. والورع هو الذي يتجنب الشهوات والشبهات ويأخذ بالأحوط ويترك الأمر الذي فيه شك. بارك الله فيكم. Wir fangen mit einem Kapitel. Wir sind in Kitab al-Jami' von Subul al-Salam al-Musila al-Bulugh al-Maram. Wir sind bei Kapitel Al-Zuhdu wal-Wara. Al-Zuhd ist Enthaltsamkeit. Al-Wara auf Deutsch gibt es nicht. Da sagt man fromm. Aber fromm ist eher, hat eine andere Bedeutung. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, Al-Zuhd, das heißt, dass man etwas nicht will, dass man sich enthält vor Dunya und dass man für Al-Akhira wirkt in diesem Leben. Dass man in dieser Dunya arbeitet für Al-Akhira und dass man diese Dunya, nicht alle Genussmittel, die hier in dieser Dunya sind, nimmt. Und das Schönste ist bei Zuhd als Definition, ich finde, das ist die richtige Definition, dass dein Herz nicht voller Liebe ist an diese oder verbunden ist an diese Dunya, gebunden ist an diese Dunya, sondern dass dein Herz mit Allah verbunden ist und an Allah gebunden ist. Das heißt, du hast diese Dunya nicht in deinem Herzen, sondern die Akhira ist in deinem Herzen. Und du kannst in dieser Dunya wirken. Es kann sein, dass eine Person enthaltsam ist, trotz dass diese Person sehr reich ist. Weil die meisten Leute denken, Enthaltsamkeit heißt, dass man arm bleibt. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es kann sein, dass eine Person sehr reich ist, aber enthaltsam ist. Weil Enthaltsamkeit bedeutet nicht, dass man arm bleibt oder bedürftig ist. Das stimmt nicht. Sondern Enthaltsamkeit bedeutet, dass man das Recht Allah subhanahu wa ta'ala gibt, das Recht von den Menschen gibt, dass man in diesem Leben so lebt, dass man für Al-Akhira alles vorbereitet. Bist du so, dann bist du ein Sahel. Der Prophet sallallahu alaihi wurde gefragt von einem Sahabi. Er sagt ihm, oh Prophet, sag mir etwas. Wenn ich tue, dann wird Allah mich lieben. Der Prophet sallallahu sagte, izhad fi dunya. Sei in diesem Leben enthaltsam, dann wird Allah dich lieben. Und sag mir etwas, wenn ich das tue, dann werden die Leute auch mich lieben. Er hat gesagt, sei enthaltsam mit dem, was die Leute haben, dann werden sie dich lieben. Das heißt mit anderen Wörtern, kümmere dich um dich selber, kümmere dich um dich selber, wirke in diesem Leben für Al-Akhira, lebe dein Leben, aber dein Ziel ist nicht nur die Dunya, sondern dein Ziel ist Al-Akhira. Du arbeitest in Dunya für Al-Akhira. Al-Wara, das ist das Wort Az-Zuhd. Al-Wara, das ist eine Stufe, eine Rangstufe von Gottesfurcht, von Frömmigkeit. Die Gelehrten sagen, dass man die unklaren Themen verlässt, weil man Angst hat, dass man Haram begeht. Dass man die Begierden unterlässt, damit man kein Haram begeht. Dass man das, wenn man Zweifel an etwas hat, verlässt, weil man Angst hat, Haram zu begehen. Oder dass du immer die sicheren Themen nimmst, wenn du Zweifelhaftigkeiten hast. Und allgemein, barakallahu fikum, al-wara ist, dass du Allah fürchtest, indem du Erlaubtes verlässt, damit du kein Haram begehst. Wenn du unklare Sachen hast, Unklarheiten hast, dann lässt du das, weil du nicht weißt, vielleicht wirst du Haram begehen. Dann bist du Wara. Das wird, dann bist du diese in dieser Rangstufe von Al-Wara. Und das ist nicht bei jedem, sondern Barakallahu fikum, das ist bei manchen Leuten, die diese Eigenschaft haben, dass sie Allah fürchten, dass sie das Gute für Allah subhanahu wa ta'ala machen. An-Nu'man al-Bashir قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه أو استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الحديث متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. عند بعض أهل العلم يقول بينهما أمور مشتبهات أو مشبهات أو مشبهات. الحلال والحرام. الحلال بين والحرام بين. فلا يجوز للإنسان أن يحلل حراما ولا يحرم حلالا إلا بدليل. أما الأصل في العادات والأشياء في ديننا الإباحة، يعني في المأكل في الملبس كذا، الأصل فيه الإباحة إلا أن يأتي دليل. أن يرى الدليل يصرف هذا عن الإباحة، إما للتحريم أو للوجوب أو للكراهة أو للاستحباب إلى غير ذلك. هذا بالنسبة للعالم. أما الأصل في الدين، الأصل في الدين المنع، فما نقول شيء في دين الله ولا نفعل شيء في دين الله ولا نطبق شيء في دين الله ولا نعمل إلا بدليل من كتاب الله ومن الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا كان في شيء عادة أو كان شيء من أمور الدنيا فالأصل فيه الإباحة، فمن حرمه عليه أن يأتي بدليل على هذا التحريم، إن لم يأتي يبقى الأمر على أصله. طبعا والدليل يكون في الكتاب والسنة وفي الإجماع وفي القياس، وأحيانا يكون عقلي، لأن العقل قد يحكم في بعض الأمور الواضحة. وبارك الله فيكم، ينتبه الإنسان ما يكون سببا في تحريم شيء لم يحرمه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أحل لنا أشياء وحرم علينا أمور، فمن أتى بالحلال وابتعد عن الحرام فهو إن شاء الله من أهل التقوى، من أهل التقوى. فالحلال بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله، والحرام بينه الله سبحانه وتعالى، ولكن بين الحلال والحرام أمور تشتبه على الجاهل، على العالم ما تشتبه إنه عنده علم، أما قد تشتبه على الجاهل. فماذا يفعل إذا ماذا يفعل الجاهل إذا أو العامي إذا اشتبه عليه شيء؟ يرجع إلى أهل العلم، والعلماء يتكلمون بالدليل. فإذا اشتبه عليه والعلماء ما عطوه شيء، فيرجع إلى الأصل. ما علم هذا يعني ما رجع إلى الأصل، ما استطاع رجع إلى العلماء، فيبتعد عن الشيء. ولكن هنا في تفصيل آخر، لأن الإنسان إذا ما فهم شيء، إذا ما علم شيء وأرجعه إلى الأصل، فيرجع إلى أصله. إذا كان الأصل فيه الحل فيبقى على حله، كان الأصل فيه التحريم يبقى على التحريم، ويسأل في ذلك العالم. والعالم إذا أفتاه يفتيه بالدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالذي يتقي هذه الشبهات، الأمور المشتبهة على الإنسان التي لا يعلم حلها أو حرمتها، فهذا يستبرئ لدينه وعرضه. لماذا؟ لأنه لن يقع في أمر، لن يقع في أمر يلام عليه دينا أو يلام عليه نفسه، يعني عرضا. أما الذي ما يتقي هذه الشبهات فسيقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. يا أخوة، الحمى هو الأرض التي تكون للملك أو تكون أنت صاحبها، وهذه الأرض ما يجوز لأحد أن يدخل، هي محمية لك، فما يجوز لأحد أن يدخلها. فالراعي يرعى الغنم، وهذه أرض لغيره، فيرعى يرعى، يقترب منها يقترب منها حتى يدخل فيها فيرتع في ذلك، ويأتي بشيء حرام لأنه أكل حق غيره. لكن تبن إنسان يوشك أن يرتع فيه أو أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، كل ملك له حمى، أي أمور محدودة حددها. ألا وإن حمى الله محارمه، يعني لا تقع في الحرام. هنا استعارة وتشبيه بارك الله فيكم، كأنه في شيء محمي ما يجوز لأحد أن يدخل في هذه الأرض المحمية، وكذلك الله سبحانه وتعالى حرم علينا أشياء فلا يجوز لأحد أن يقع في الحرام. وثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، ألا وإن في الجسد مضغة، هذا القلب، والقلب يا أخوة ليس هو العضلة التي تضخ الدم، وإنما هو لطيفة ربانية روحانية في جسم الإنسان يدرك بها ويعرف بها ويحب بها ويكره بها، هذا هو القلب. والقلب ملك الأعضاء، إذا كان القلب صالح صلحت الأعضاء، أما إذا كان القلب فاسد فسدت الأعضاء، وإذا فسدت الأعضاء أتى الإنسان بالحرام. الإنسان الذي يكون من أهل التقوى إن شاء الله، هذه علامة على أن قلبه جيد، ولكن نحن ما نحكم على القلوب. أما الذي يأتي بالفساد ويفسد فهي علامة على علامة أقول على فساد قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنسان يقوى يبتعد عن الشبهة، يبتعد عن الشبهات، فما كان يعلم شيء ما يفعله خشية أن يقع في الحرام. بارك الله فيكم. النعمان بشير اتصيرتي. Ich hörte den Propheten صلى الله عليه وسلم sagen, und An-Nu'man hat seine Finger auf seine Ohren gezeigt oder gelassen. إن الحلال بين. Das Erlaubte ist eindeutig. والحرام بين. Das Verbotene ist eindeutig. Und zwischen ihnen gibt es zweifelhafte Angelegenheiten. Viele unter den Menschen kennen das nicht. Wer sich vor diesen Unklarheiten schützt, dann hat er sich in seiner Religion und seiner Ehre geschützt. Und wer in diesen Unklarheiten oder unklare Angelegenheiten, wer sich dort befindet, dann wird man Haram begehen. Das ist wie der scharfe Hüter. Der hütet Schafe um ein Land. Und das ist so an die Grenze zu einem anderen Land, dass man dann in das andere Land reinkommt. Jeder König hat ein geschütztes Land. Und das Geschützte von Allah subhanahu wa ta'ala sind seine verbotene Angelegenheit. Wahrlich gibt es im Körper ein Fleischklumpen. Wenn das gut ist, dann wird der Körper gut werden. Und wenn das schlecht ist, dann wird der ganze Körper schlecht sein. Und das ist das Herz. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Barakallahu fikum, das geht darum hier um ein sehr wichtiges Thema. Erstmal eine Regel. Man darf nicht nach seinem Gelüst etwas für verboten erklären oder etwas für erlaubt erklären, was verboten ist. Man darf das nicht. Was verboten ist, bleibt verboten. Und was erlaubt ist, bleibt erlaubt, solange wir keine Beweise haben, die dieses Verbot oder Erlaubnis aufheben oder ändern. Und die Regel im Islam ist, alles dunia-mäßig ist erlaubt. Essen, trinken, anziehen, Umgang, Verträge, alles dunia-mäßig. Was wird dunia-mäßig? Das wird alles, was normal ist, Normalität ist, Gewohnheit ist. Ein Moslem macht das und ein Nicht-Moslem macht das. Alles ist normalerweise erlaubt. Außer, dass wir einen Beweis haben in der Religion, dass dieses Erlaubte ändert. Zum Beispiel, du darfst alles trinken, aber berauschen das nicht. Warum? Weil Allah das verboten hat. Du darfst dich alles anziehen als Mann jetzt. Du darfst alles anziehen, aber sei dir nicht, weil der Prophet das verboten hat. Du darfst kein Gold tragen, weil der Prophet das verboten hat. Deshalb, man muss das verstehen. In der Religion aber, alles ist mit Beweis. Du darfst nicht beten nach deinem Kopf. Du darfst nicht fasten nach deinem Kopf. Sondern du musst so beten, wie der Prophet uns beigebracht hat. Und so fasten, wie der Prophet uns beigebracht hat. Die Religion so praktizieren, wie der Prophet uns beigebracht hat. Und erklärt hat. So, wenn wir sagen, das Erlaubte ist eindeutig und das Verbotene ist eindeutig, ist klar. Aber dann gibt es dazwischen unklare Angelegenheiten, unklare Themen. Die meisten Leute kennen das nicht. Das sind die Leute, die kein Wissen haben. Aber die Gelehrten kennen das und wissen. Was erlaubt es und was verboten ist. Derjenige, der diese unklare Angelegenheiten oder derjenige, der sich davon fernhält, diese Person hat das gut gemacht für seine Ehre und für seine Religion. Was bedeutet das? Schau mal, wenn du die Unklarheiten machst, dann wirst du auch Haram begehen. Weil das grenzwertig ist. Das ist an der Grenze. Und schnell siehst du nicht mehr die Grenze und machst du Haram. Und das ist in verschiedenen Themen in unserem Leben. Man fängt klein an, bei einem Thema sagt, kein Problem, ich kann mich schützen. Dann wird das größer, größer, größer und am Ende siehst du dich in Haram und du begehst Haram. Aber wenn du von Anfang an, dich ferngehalten hast von diesen Themen, dann wirst du auch kein Haram begehen. Dann hast du dich geschützt. In deiner Religion, indem du kein Haram begehen hast, und in deiner Ehre, indem die Leute dich nicht kritisieren werden, weil du Fehler oder Haram begangen hast. Derjenige, der Unklarheiten macht, der wird Haram begehen. Wie derjenige, der Schafe hütet. Schau mal, normalerweise, wenn man ein Hirt ist und es hat sozusagen Schafe, da gibt es ein Land, wo die Schafe fressen, einweiden. Und auf der anderen Seite gibt es ein Grenzgrundstück. Und du darfst normalerweise nicht dort deine Schafe lassen. Die dürfen nicht einweiden dort. Aber wenn du immer an die Grenze kommst, dann werden die Schafe auch reingehen. Und so ist das Beispiel mit dem Haram. Du sagst doch, ich mache doch Halal. Ja, das stimmt. Aber wenn du grenzwertig bist, dann wirst du auch Haram begehen. Das ist genau wie der König. Der König sagt, das ist mein Land. Keiner darf in mein Land rein, wenn er nicht Erlaubnis bekommt. Und Allah hat auch das erklärt, indem Allah uns erlaubt hat, fast alles ist erlaubt im Islam. Und wenig ist das Haram. Und wenn du das Haram begehst, dann bist du eingedrungen in das Verbotene, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und das Ganze, barakallahu fikum, hat mit dem Herzen zu tun. Pass auf, das Herz ist der König von dem Körper. Und das Herz wird damit gemeint, nicht Muskulatur, nicht diese Herzmuskulatur, sondern mit Herz wird damit gemeint, das ist, was Allah in uns gegeben hat. Wir begreifen damit, wir fühlen damit, wir lieben, wir hassen und so weiter mit dem Herz. Wenn dieses Herz gut ist, dann wird das Herz, weil das Herz König ist, das Herz wird den Körperteilen befehlen, Gutes zu machen. Wenn aber das Herz schlecht ist, dann wird dieses Herz, der König von den Körperteilen, Körperteile damit befehlen, dass sie schlecht tun. Und deshalb am Ende bleibt das Herz sozusagen wie Motor für deine Arbeit oder für deine Handlung, für dein Werk in diesem Leben. Ist dein Herz gut, dann wirst du Gutes machen. Ist dein Herz schlecht, dann wirst du schlecht machen. Deshalb, wenn man Gutes macht, dann könnte das ein Zeichen sein, dass das Herz sauber und gut ist. Aber wenn man schlecht macht, dann ist das auch ein Zeichen, dass das Herz nicht in Ordnung ist. Aber da sagt man ja, die Heuchler, die haben gebetet, die haben alles gemacht und trotzdem, ihr Herz ist verdorben. Ja, deshalb sage ich, könnte und Zeichen. Weil wir nicht wissen, was die Leute in ihren Herzen haben. Aber eins ist Fakt, wenn du immerhin das Gute machst und das Schlechte verlässt, dann wirst du dein Herz säubern und du wirst dein Herz reinigen. Und wenn dein Herz gut wird, dann wird das auch Wirkung haben auf deine Handlungen in deinem Leben. Und das verstehen viele Menschen nicht. Viele Menschen denken, die äußerlichen Taten sind genug und die vergessen die innerlichen Taten. Aber im Islam, innerlich und äußerlich sind verbunden. Wenn dein Herz gut ist, dann wirst du äußerlich inshallah Gutes tun. Aber wenn dein Herz schlecht ist, dann wirst du äußerlich schlecht tun. Und wir wissen nicht, was die Leute im Herzen haben. Genau wie Umar radhiyallahu alayhi gesagt hat. Er sagt, früher, zur Zeit vom Propheten sallallahu alayhi wa sallam, kam die Offenbarung. Und dann könnten wir wissen, wer schlechtes Herzen hat und wer nicht. Aber heutzutage, wir wissen nicht, was die Leute im Herzen haben. Wir beurteilen die Leute nach ihren äußerlichen Handlungen und äußerlichen Taten. Wer das Gute macht und von sich zeigt, dass er gut ist, dann mögen wir ihn und ist er neben uns und zu uns nahe. Wer aber schlecht ist, wer aber schlecht ist, dann werden wir ihm nicht vertrauen und werden wir ihn auch nicht nahe zu uns lassen, weil sein Äußerliches anders ist. Deshalb wir behandeln die Leute nach ihren Taten, Handlungen, Äußerlichkeiten, was sie im Herzen haben, Allahu a'lam. Aber Regel im Islam ist, dein Herz ist am wichtigsten, weil wenn dein Herz gut ist, dann würden auch die anderen Körperteile, inshallah, das Gute tun. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam festigen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ma'a nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallam kathira. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wie ich schon gesagt habe, der Unterricht ist maximal 40, 45 Minuten. Wir machen jeden Tag nach Asr Unterricht. Und unsere Unterrichtsreihe in der Moschee machen wir weiter. Und die Brüder und Schwestern im Internet, die können mitmachen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wenn ich Gutes gesagt habe, dann durch Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich was Schlechtes oder Falsches gesagt habe von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Subhanakallah, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.